Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Grillnet, Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Heute mit Kai und Laura. Und die haben sich gerade schon wunderbar darüber unterhalten, worüber wir eigentlich sprechen, weil sie sich mit der Abkürzung nicht ganz klar sind. Stellt euch beide erstmal vor. Damen zuerst bitte. Na gut. Ja, hallo zusammen. Ich bin Laura, in diesem Internet auch unterwegs als schwarzblond. Wenn man mich mal irgendwo außerhalb des Internets sieht, weiß man auch warum. Ich habe zu Beginn meiner Piratenzeit mich ganz, ganz viel im Kegelclub engagiert. Da bin ich irgendwie so reingerutscht und dann gab es so viel zu tun. Und ich fand das wahnsinnig wichtig und das ist mir immer noch wichtig. Allerdings das, was ich eigentlich kann, ich bin studierte Wirtschaftsinformatikerin, habe mehrere Jahre in der Unternehmensberatung gearbeitet. Was ich eigentlich kann, ist Wirtschaft. Und ich glaube, da haben wir als Partei auch noch ein bisschen Nachholbedarf oder Aufholbedarf. Oder es gibt zumindest einiges zu tun und deswegen engagiere ich mich da seit einiger Zeit verstärkt, auch inhaltlich, aber jetzt eben gerade ganz stark auch in Vorbereitung auf Bochum in der Abstimmung der unterschiedlichen Anträge, also eben in der Hoffnung, dass wir dann in Bochum ein ganz tolles Programm entscheiden. Ja, das war die Vorstellung und Einleitung, was auch immer. Ja, Kai. Ja, also ich bin der Kai aus Bonn, noch Student. Spannendes gibt's über mich nicht zu erzählen, deswegen gehen wir direkt ins Thema. Ich habe im Zuge des AG Wirtschaftsbesuchen und der ersten Wirtschaftskonferenz besuchen, bin ich auf die Idee gekommen, dass man das eigentlich viel breiter aufziehen muss und habe deswegen vor kurzem zusammen mit der Laura die Wirtschaftspiraten gegründet und arbeite jetzt halt hart an der Vernetzung der einzelnen Wirtschafts-AGs untereinander, um klar auch immer mit dem Ziel, ein möglichst gemeinsames und abgestimmtes Programm für Bochum zu entwickeln. Ja, was uns gleich zu eurer kurzen Diskussion eben führt, auf welche Abkürzung habt ihr euch denn jetzt geeinigt für das kommende Event? Aufgrund dessen, dass es überall steht, sollte es Euvicon sein, mit N. Bei der Abkürzung sind wir uns einig. Und wir sind uns, glaube ich, auch einig, was an diesem Wochenende diskutiert und besprochen werden soll. Von daher, das sind die wichtigen Sachen. Der Untertitel genau. Ist das Problem. Ja, und solange wir uns nur darüber unterhalten müssen, ist es doch gar kein Problem. Nein, genau. Spaß beiseite. Worum geht's? Es geht darum, dass wir das Ziel haben, alle diese Gruppen und Menschen in dieser Partei, also AGs, aber auch auf lokaler Ebene irgendwelche Teams oder auch wirklich interessierte, engagierte Einzelmenschen zu vernetzen, dafür zu sorgen, dass Meinungen, Positionen, insbesondere auch Anträge, die schon vorhanden sind, wirklich auch nochmal von mehreren Leuten diskutiert werden, Feedback kriegen, abgestimmt werden, dass man sich darüber austauscht, was ist denn eigentlich so die große gemeinsame Linie. Aus meiner Sicht hat diese Konferenz zwei Hauptziele. Einmal, dass wir uns wirklich nochmal ein bisschen vernetzen, weil ich glaube, es gibt wahnsinnig viele parallel arbeitende Strukturen, welche Art auch immer. Und das zweite Ziel natürlich, dass wir irgendwie den Wirtschaftsteil, den es in Bochum auf dem Parteitag hoffentlich geben wird, so effizient wie möglich vorbereiten. Genau, und das ist halt auch der Hauptpunkt, warum wir jetzt hier sind. Das ist halt diese von Dauer angesprochene Konferenz Euvicon. Man sollte vielleicht auch sagen, dass die am Ende diesen Monats, am 29. 30. September, in Essen im Unperfekthaus stattfindet und dass ab Ende dieser Woche auf jeden Fall die offizielle Anmeldung dazu rausgeht. Also ab Donnerstag wird es offiziell angemeldet, gibt es die offizielle Anmeldung und bis dahin läuft das alles. Und ja, das ist erstmal so das ganz grobe Gerüst. Wo kann ein interessierter Pirat oder auch interessierter Bürger natürlich denn diese Anmeldeformular finden? Die Webseite dazu wird unter www.euvicon.de zu finden sein. Die wird dann ganz, ganz sparsam gehalten. Da wird es dann neben einer kurzen Einleitung wirklich auch nur das Anmeldeformular und die wichtigsten Informationen geben. Also ist dann ganz einfach zu finden und deswegen auch ganz wichtig, dass es Euvicon und nicht Euvico ist, sonst findet man die Webseite nämlich nicht. Ja, da muss er jetzt drauf rumreiten, weil ich das am Anfang falsch gesagt habe. Es ist klar. Mob den armen Krähennest-Mitarbeiter. Immer drauf, weißt du doch. Natürlich. Gibt es denn schon irgendwelche AKs, AGs, die sich angekündigt haben? Also könnt ihr schon sagen, wer da so kommen wird? Ja, also das Lustige ist ja, die Hauptorga offiziell machen die AG Wirtschaft, AG Geldordnung und AG Europa, wobei die AG Wirtschaft ihren Teil an die Wirtschaftspiraten komplett abgegeben hat, weil es so viele kleine AGs gibt, die alle irgendwie Wirtschaft machen. Und Die haben sich natürlich schon angekündigt. Also ganz besonders kann man natürlich sagen, ist einmal die AG Haushalt zum Beispiel. Die hat heute erst wieder ihre Anträge vorgestellt. Die AG Geldordnung wird kommen. Die AG Wirtschaft wird definitiv da sein, auch oft mit vielen Mitgliedern vertreten. Ein Highlight wird natürlich auch sein, dass die Projektgruppe ESM auftritt. Und natürlich nicht zu vergessen, das waren soweit die Bundes-AGs. Und da leite ich da mal an Laura über, was uns besonders freut, dass auch die lokalen Gruppen kommen werden. Also wir werden von den Squads Leute da haben, aus Berlin zum Beispiel, aus Bremen. Habe ich wen vergessen? Wolltest du nicht überleiten? Genau. Habe ich mich auch gerade gefragt, aber jetzt gibt es gar nicht mehr viel dazu zu sagen. Genau, das ist der Punkt. Also werden ganz viele lokale AGs kommen. Was mir aber auch ganz wichtig ist, es ist eben nicht nur eine Veranstaltung von und für AGs, AKs, Squads, wie auch immer sie sich nennen, sondern tatsächlich auch für eben interessierte einzelne Piratinnen und Piraten, die sich, ob die jetzt irgendwie schon mal Anträge geschrieben haben in einem dieser Themenbereiche oder sich einfach dafür interessieren. Also das ist immer der Punkt, den ich nochmal ein bisschen einbringe, weil ich immer ein bisschen skeptisch bin bei diesen ganzen, in Anführungsstrichen, großen Strukturen, einfach wichtig finde, dass wir die Plattform auch offen machen, wirklich für Leute, ich sag mal, die jetzt nicht in einer irgendwie gearteten Struktur schon Mitglied, was auch immer sind. Also es kann und soll tatsächlich auch einfach jeder kommen, der Lust und Interesse hat. Also quasi so, wenn ich wollte und irgendwo in meiner Schublade das Wirtschaftskonzept oder einen Wirtschaftspunkt finde, der richtig gut ist, könnte auch kommen und sagen, das habe ich mir ausgedacht, was meint er dazu? Du kannst auf jeden Fall auch kommen, aber du musst auch nicht in der Schublade haben. Du kannst auch einfach kommen und irgendwie anhören, was die anderen so erzählen und diskutieren. Ja klar, dass Gäste und interessierte Zuhörer immer willkommen sind, das ist bei uns Piraten doch normal, oder nicht? Ja, und wenn du was in der Schublade hast, da muss man allerdings dazu sagen, dass wir das ja auch vorbereiten. Es gibt im Vorhinein schon ganz, ganz tolle Treffen, diese sogenannten Wirtschaftskokos, abgeleitet natürlich von unserer Original-Koko, die ja damals der Basti auch mit ins Leben gerufen hat. Dort werden dann zum Beispiel schon die Sachen ein bisschen so vorgestellt, ein bisschen beredet, und es gibt auch ein Antragsgrillen, wo dann die Sachen schon quasi untersucht werden auf ihre Nützlichkeit und wo man sich dann auch quasi den vielen schon stellen kann als Vorbereitung, wo man dann quasi dann entschließt, wie die Sachen dann auf der EuviCon auch besprochen werden. Also wir haben eine Menge Slots, wir haben glaube ich 30 Slots zu vergeben und wir haben also Platz für viele, viele interessante Themen. Und zurzeit haben wir zum Beispiel schon über 70 Arbeitsstände gesammelt, wovon nicht alle bereit sind, schon fertig gemacht zu werden, aber ich denke mal, selbst wenn man noch keine Idee hat, da findet man wirklich Punkte, und da findet man vor allen Dingen auch, wenn man sich dann inspirieren hat lassen, dass das Interessanteste ist, dass die Leute auch direkt dann Lücken finden, die wir haben. Und das ist auch immer wieder interessant zu sehen. Es ist auch wieder so ein bisschen, wenn alle Piraten wüssten, was alle Piraten schon wissen. Mhm. Das hört sich richtig gut an. Wo kann ich denn die Termine für die Wirtschaftskokos finden? Wo findet das Kandidatengrillen statt? Und wo könnte ich denn meine Programmanträge hinbringen, damit ihr sie grillt? Oder dass wir alle sie grillen können? Dazu findest du alle Infos im Wiki, also im Piraten-Wiki, unter den Wirtschaftspiraten. Da ist quasi, soll so die große Basis aufgebaut werden, ist auch schon relativ viel. Da steht auch nochmal genau, wie du eben jetzt noch einen Antrag einbringen kannst. Ja, genau. Und da ist auch das Antragsgrillen. Das ist so, du trägst dich da einfach eine Liste ein. Es gibt halt von jetzt bis zum 24. oder 26. Oktober, wann auch immer gerade genau die Antragsfrist zu Ende ist, gibt es quasi jeden Abend mehrere Zeitslots. Da kannst du dir einfach einen aussuchen, der noch frei ist, und kannst dann quasi einfach sagen, da möchte ich meinen Antrag vorstellen. Und das Ganze wird auch aufgenommen und zu den Anträgen, die dann unter Arbeitsständen abgelegt werden, auch gelinkt. Das heißt, man kann auch im Nachhinein, wenn man mal das Pech hatte, heute Abend zum Beispiel die AG Haushalt nicht hätte hören können, kann man dann später den Arbeitsstand sich anklicken und kann sich einfach anhören, was da genau erzählt wurde. Und wenn es da irgendwie Probleme gibt, kann man halt immer auf uns zukommen, also gerade Schwarzmann und ich. Wir kümmern uns halt um jeden, der kommt, also wenn es Probleme mit Aufnahme oder mit Einstellen gibt, das machen wir schon. Und wenn man es alles selbst hinkriegt und uns nur eine fertige Aufnahme geben will, ist genauso gut, da freuen wir uns. Die Initiative muss halt vom Antragsteller kommen oder vom Arbeitsstandsteller. Alles andere, da können wir helfen. Alles halt über dieses Portal Wirtschaftspiraten. Ja, wunderbar. Also das wären die Fragen, die ich stellen würde. Mir möchtet ihr noch irgendwas an die Leute da draußen sagen, bevor ich eine Zusammenfassung mache? Ich habe tatsächlich, hätte noch einen Aufruf, dass ich wirklich auch mehr Leute nochmal an Wirtschafts- Politik irgendwie interessieren und irgendwie auch befassen. Ich habe immer so ein bisschen so das Gefühl, es ist so ein Thema, von dem sich ganz viele schon im Vorhinein abgeschreckt fühlen, weil sie denken, ja, Wirtschaft, da kenne ich mich nicht aus. Deswegen, ja, und ich glaube, das ist oft schade, aber ich glaube, es gibt viele Leute, die irgendwie mehr beitragen könnten, als sie selber vermuten. Deswegen würde ich mich über ein sehr großes und sehr diverses auch Publikum bei der Konferenz freuen. Ja, und dazu ist hinzuzufügen, dass gerade das Publikum, was nicht irgendwie schon 20 Jahre in diesen Themen tritt, ja, das Interessante ist, weil das sind die, die wir erreichen müssen. Ja, weil es hilft nichts, wenn da irgendein Ökonomieprofessor unsere Anträge versteht oder geschrieben hat. Wir wollen die breite Masse erreichen und die muss das dann auch hinnehmen, also die muss das dann auch verstehen können gut. Und deswegen laden wir halt so groß ein. Und was noch zu sagen ist, zur Organisation, es ist halt so, dass wir halt so ein Komplettangebot stellen, das ist vielleicht ganz wichtig für die Leute zu wissen, dass das genauso abläuft wie beim Bundestagsbarcamp, dass man halt, es gibt gestaffelte Preise und man kann halt selbst entscheiden, wie viel man bezahlt, das läuft über so ein Solidarprinzip, das heißt, man soll sich jetzt nicht denken, bloß weil man kein Geld hat, weil man Student ist, dass man nicht kommen kann, wir sorgen schon dafür, dass jeder, der kommen möchte, auch kommen kann, also zur Not uns kontaktieren, wir kriegen euch dahin. Da wird's für Betten gesorgt, da wird's für alles gesorgt. Wir haben viele hilfreiche Leute am direkt vor Ort, die nehmen auch gerne Menschen auf per Betten Pirate oder ähnliches. Also denk nicht bloß, dass es da irgendein Hindernis geben könnte. Also Geld darf niemals, also gerade nicht bei uns Piraten, ein Hindernis sein, so eine Veranstaltung zu besuchen. Ja, wo du das gerade so sagst, habt ihr die gestaffelten Preise schon parat? Ja, haben wir. Das sind, also der Richtwert sind 100 Euro fürs ganze Wochenende, wobei da drin ist Übernachtung von Freitag bis Sonntag, Eintritt, Essen, allem drum und dran. 50 Euro ist der halbe Preis, das ist dann halt für die sind. Und ansonsten kann man halt angeben, wie viel man zahlen kann und dann wird das schon möglich gemacht. Wir kriegen das schon hin. Ja, ich kann sagen, dass gerade das Bundestagsbarcamp letztes Wochenende da sehr gute Erfahrungen mitgemacht hat. Von daher, falls irgendwelche Kritiker auftreten sollten, es wurde letztes Wochenende mit Erfolg praktiziert und es ist kein Riesenloch in die Kasse reingekommen. Gut. Ja, dann hoffe ich doch, dass sehr viele Leute zu Euvicon kommen mit N. 29.30. im Essen im Unperfekthaus und anmelden könnt ihr euch dann, wenn die Seite online geht, unter www.euvicon.de. Kai, Laura, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das kurz vorzustellen und ich wünsche euch da auf jeden Fall viel Erfolg mit. Dankeschön, danke dir für die Arbeit. Ja, vielen Dank und ja. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.